Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 961 an Schiller, Römisch 1. Erstens, mit Macbeth und Benko kommen einige, damit letzterer fragen könne, wie weit ist's noch nach Forres? Römisch 2. Zweitens, die Glocke ruft, darf nicht geklingelt werden, man hört vielmehr einen Glockenschlag. Drittens, der Alte sollte sich setzen oder fortgehen mit einer kleinen Veränderung, schlösse Macduff den Akt. Römisch 3. Viertens, der Bursche, der Macbeth bedient, wäre besser anzuziehen und einigermaßen als Edelknabe herauszuputzen. Fünftens, Eulensteins Mantel ist zu eng, es wäre noch eine Bahn einzusetzen. Sechstens, bei Benkos Mord sollte man ganz Nacht machen. Siebtens, die Früchte auf der Tafel sind mehr ins Rote zu malen. Achtens, Benkos Geist sieht mir in dem Wams zu prosaisch aus, doch weiß ich nicht bestimmt anzugeben, wie ich ihn anders wünsche. Römisch 4. Neuntens, die Hexen sollten unter den Schleiern Drahtgestelle haben, dass die Köpfe nicht zu glatt erscheinen. Vielleicht gäbe man ihnen Kränze, die einigermaßen putzten, zur Nachahmung der Sibyllen. Zehntens, da nach der Hexenzähne bei uns der Horizont fällt, so müsste Macbeth nicht sagen, komm herein, du draußen, etc., denn dies supponiert die Zähne in der Höhle. Römisch 5. Elftens, Lady wäscht oder reibt eine Hand um die andere. Zwölftens, die Schilder wären aufzumalen. Dreizehntens, Macbeth müsste sich doch wenigstens zum Teil auf dem Theater rüsten, sonst hat er zu viel zu sprechen, was keinen sinnlichen Bezug hat. Vierzehntens, er sollte nicht im Hermelinmantel fechten. Den 16. April 1804 G.